Deinen Tag kannst du aber jetzt safe für gerettet erachten. Amper bleibt auch in dieser Woche der Fels in der Brandung und taucht wieder mal aus den Tiefen vom Bunker an die Oberfläche. Wie immer mit der wohl schönsten Perle aus der Weite vom Ozean, wo sich elektronische Musik nennt. Nach einem Amper-Folge geht es für dein Kuratier-Squad immer schnurstracks zurück auf den Tauchgang. Und da wir in der letzten Folge einiges an Workout-Soundtracks gepusht haben, haben wir gedacht, schweben wir in dieser Folge mal mit niedriger Dreizahl und gut viel stabiler Seitenlage im vorzeitigen Führerobe oder in der Erinnerung vom Wochenende. In anderen Worten gibt es in der 53. Folge von Amper eine grosse Portion Chillout Extraordinaire mit einem kleinen Schuss Bewegungsdrang, super viel frisches Material von grossen Festivalbühnen und kleinen Keller trifft auf Zukunftsmusik von vorgestern, immer mit einem guten Mix aus Heimat und aller Welt. Obviously kannst du das ganze Qualitätszeug immer in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify nachsammeln und die ganze Show auf dem Podcast-Portal deines Vertrauens auf Repeat hören. Genug Smalltalk, wir steppen in die 53. Episode von Ampere mit mir und Benni, hier auf SRF Virus. Sind genau meine Vibes gesehen. Während es früher noch dunkel wird und man sommerlichen Hype gegen herbstliche Melones eingedüschelt hat, hat das Zürcher Bruderspann Okusho vor kurzem mit ihrem Album Kamala's Dance das dringend benötigte Ticket fürs Kopfkino bereitgelegt. Auf dem Album sind die beiden von Dutzenden Musikerinnen und Musikern begleitet worden. Dort drauf gibt es Sounds zwischen Coffee Table, Pop, Jazz Noir und einem kleinen Abstecher in die südliche Hälfte von Amerika. Alles mit ordentlich Virtuosentum und massivster Ampere-Empfehlung. Gerade gelaufen ist der Track Descobrir zusammen mit der Sreya, rausgekommen über Buyum Connective, ebenfalls aus der Limmatstadt. Vom instrumentalen Tagtraum geht es weiter zur kanadischen Coolness via Frankreich. Coming in ist der Track Paradise von AVC zusammen mit Abedi und Gipi. If you meet me in paradise, place by those pair of eyes. I'm a philo, I could advise if you stuck to the truth, you can never do it right. I'm a breather, I got life, I'm in love with the truth, you gotta pay the price. I'm a philo, I could advise if you stuck to the truth, you can never do it right. I'm a breather, I got life, I'm in love with the truth, you gotta pay the price. Rep the ends, love my crew so true, next depends on the youth, no clue. We defend all our moves, don't lose. When we win the prem, trust you won't press news. That's right, bitch, I'm waving no route. SK since they taking your suit. MTL, LDN, low tunes on the move. On the stage, we waving no proof. There's a missile, walk into the club, then we get out. Leave it on the floor, now we kiss to the get down. You play with me, how you feel? Did he stay with me for the thrill? Never been a fan of the way that you wait for the kill. My heart on the bill, crushed by the pill. Waiting for a minute, tell me do you feel it? Being inside of you, the rage and the pain of the game. Being inside of you, who do you blame? No one's the same, no one's the saint, but I'm proud of you. At this time of the year, we be fusing. I've been holding my hopes and my using. At the end of the road, who you choosing? If you meet me in paradise, in paradise, will you be paralyzed by those pair of eyes? Never do it right, I'm a philo. I could advise if you stuck to the truth. Never do it right, I'm a breather. I got life, I'm in love with the truth. You gotta pay the price, I'm a philo. I got advice if you stuck to the truth. Never do it right, I'm a breather. I'm a breather. Love with the truth. You gotta pay the price, I'm a philo. Grauzone von Hip-Hop, Jazz und Elektronika und glorifizieren mit der nächsten Nummer, wie so oft hier bei Ampere, die alten Tage. «Sake of Lust» vom Londoner Floreus ist frisch auf dem Release-Radar erschienen, grabt aber mit einer scheuch tänzelnden Drum Machine und gut viel nostalgischer Wärme im Fundus von japanischem Ambient aus den 80s um. Grandioser Soundtrack für eine hochkonzentrierte Entspannungssession am regnerischen Samstagnachmittag. Thank you. dein Stromstoss bei SRF Wiels. Während der letzte Track schon das ein oder andere Umwippen initiiert hat, geht es mit dem nächsten Banger straight in den obersten Stock. Vor ein paar Wochen haben wir bereits schon einmal einen Track von der neuen EP vom Basler Duo Alma Negra gedroppt. Warum also nicht gerade noch einen zweiten? Auf Back in Town setzt die Combo mit ordentlich Disco-Perkussion und kosmischer Acid-Bassline zum Überholmanöver an. Wir machen Platz und sitzen bereits im Windschatten. Versprochen, wir lassen Brennfahrreferenzen ab sofort aus, auch wenn das Cover vom nächsten Track wohl nur ein, zwei Floskeln hergegeben hat. Vor fast zwei Wochen hat Overmono, die Bruder-Combo aus Tesla und Truss, ihre neue Single über XL Records angekündigt. Und jupp, wir sind definitiv nicht enttäuscht worden. Die Engländer haben definitiv einen Knack für hypnotische Tanzansagen, so auch auf dem brandneuen Track Everything You Need, der mit zerbrechlichen Trance-Synths, tickenden Vocal-Samples und einer super warmen Bassline in der Schnittmenge von Ekstase und Zeitlupe sitzt. Amper Certified. Bye. Internationalem Hype-Material switchen wir mit dem nächsten Track wieder mal zu elektronischer Feinkost aus der Heimat, wie in dieser Folge so oft in Limmatstadt. Genauer gesagt zu Subject to Restrictions. Auf der Summer Restrictions Compilation gibt es 9 Tracks aus dem 20, die den Mood ein bisschen auf den Punkt bringen. Einer von unseren Favorites ist der Assembler Code Remix vom Track Impossible to Falsify, dem Original von Vesto Commodo, wo gespürige Atmos auf Konfrontationskurs mit einer Agro-Bassline und hyperaktiver Perkussion schickt. Grosser Tipp, wenn die Clubs global am Start wären, der Tune passt ans Ende von jedem Set, und zwar gerade zweimal. Soft und seidig, schraube das Tempo für den nächsten Track aber ein gutes Stückchen runter. Coming In ist Sell High vom Hamburger Duo Tisco und einem anderen Hamburger namens Till von Push. Die trippy Downtempo-Goodness kommt vom Basel-Label Bunte Kuh, wo gerne ein bisschen für Tech House mit Gefühl steht. Abseits vom Schubladendenken stampfen wir auf dem folgenden Tune mit 100 BPM und einem Herz voller Fernweh durch den urbanen Dschungel. Thank you. SRF 4. Super nice, gerade 5 Tracks aus der Schweiz nacheinander. Ich habe das Gefühl, mit jeder Ampere-Folge geht der Killstreak weiter nach oben. Mal schauen, wo wir in ein paar Wochen sind. Das Zürcher Label Nice Try Records hat zwar auch genug Material veröffentlicht, das zuallererst im Club daheim ist. Ein Microsoul, sein drittes Solo-Projekt, Elektroposité, gehört aber vielleicht nicht zwingend dazu. Ein bisschen links vom Schuss hören wir auf 9 Tracks Collagen aus verschiedenstem Analog-Gear, wo in den richtigen Moment wundervoll schief daherkommt. Der Titeltrack vom Album sitzt wie dein Lieblingshoodie, wo du schon seit der Sek anhast. Da gerade die letzten beiden Schweizer Tunes von dieser Show bevorstehen, gibt es gerade ganz frische Zürich-Goodness im Doppelpack, und zwar von niemand geringerem als dem Lex. Sein Sound kennt Ampere Crowd schon bestens, sein Album Cosmic Shift ist letztes Jahr auf der Redaktion auf und ab gelaufen, und zu allem anderen hat es gerade vor ein paar Tagen was ganz Frisches für die Ohren gegeben. Auf der brandneuen Mini-LP oder eben Maxi-EP namens New Affinity gibt es pure Zurückgelehntheit mit 1-2 Auszucker fürs Tanzbein, Signature-Wegleitmaterial für Free- und Spotty-Stunden, eigentlich für jede Tageszeit. Zuerst Players, noch ein State of Resilience von der neuen LP New Affinity. Lautenberg. Elektronische Musik immer gegen den Strom. Alright, mit einer guten Portion Vitamin D aus der Heimat schweben wir für ein paar letzte Tunes nochmal raus in Kosmos. Und das gerade mit meinem absoluten Highlight aus dieser Show. Der nächste Track ist vor ein paar Wochen während einer nächtlichen YouTube-Rabbit-Hole-Session in meinem Ohr gelandet und hat mir auch eine gefühlte Ewigkeit später kein bisschen losgelassen. Wer Fluxion noch nicht kennt, hat jetzt die beste Gelegenheit, ein bisschen Hausaufgaben zu machen. Der griechische Produzent war schon in den 90s am Start und hat Dubtechno in den letzten 25 Jahren maßgeblich mitprägt. Sein Track «Dawn» von seinem neuesten Album ist sowas von einem Understatement, der mit seinen gebrochenen und super deepen Vibes vom ersten Takt weg das Wurmloch öffnet. Dass es nicht immer Untergrundheldinnen bei Amper Simien ist hoffentlich klar. Solange es eine Spur an Vorwärtsstrahl und Freshness hat, läuft es hier, egal wie big. Das englische Duo Bicep ist seit ihrem letzten Album komplett in einer anderen Sphäre angekommen. Besonders mit dem Überhit «Glue» ist ihnen ein absolut verzaubernder Tune gelungen, der bis jetzt nachhält. Mittlerweile hat man «Room 3» gegen «Room 1» eingetäuscht. Nach längerer Funkstille ist vor kurzem endlich der neue Song rausgekommen, der auch Teil des neuen Albums wird sein. Viel Spass mit «Apricot» von Bicep via Ninja Tune. Bye. Extraordinär. Noch zwei Tunes bleiben uns. Zeit also für ein letztes Ausbrechen. Das mal aber nicht über den Tellerrand, sondern mit einem Satz über die Genregrenze. Maribou State dürfte wohl jedem geläufig sein, der ein bisschen was für elektronisch angehauchte Indie übrig hat. Dass der Pedestrian, der im Dunstkreis von der Cabrio Soundtrack Band steckt, noch eine andere Combo gegründet hat, ist noch nicht ganz im Mainstream angekommen. Als North Downs tönt es mehr nach Band und weniger nach Elektronika. Die Quality bleibt aber natürlich die gleiche. Der Track Nightlife Blues ist ein Guilty Pleasure par excellence. Und ich stand dazu. Sorry nochmal für die Autoreferenz. Wenn es vorher noch zwei Tunes gesehen sind, ist jetzt nur noch eine. Das ist aber wie immer zum Schluss von einer Ampere-Episode dafür ein richtig, richtig guter. Auf dem Priori Spellcaster Mix von Planet Namek, im Original von Rioff, gibt es bittersüße Feel-Good-Vibes mit langem Aufbau. Falls also mal alles ein bisschen zu viel ist und die Decke immer näher kommt, bringt dieser Tune den wohlverdienten Notausgang. Keine Angst, alles kommt gut. Kleiner Shout noch an Dragon Ball Gang. Big Ups sind bei der mittlerweile 53. Folge von Ampere am Start gewesen. Hoffentlich ist das ein oder andere Speicherswerte mit dabei gewesen und dass die Tage bis zur nächsten Episode nicht allzu hart werden. Ganz viel Liebe geht raus an das Subscriber Squad von unserer Playlist. Natürlich findest du wie immer alle Tunes von dieser Show dort drin und die ganze Folge zum Nachfeiern auf dem gängigen Podcast-Portal. Stay strong, wir schaffen das und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder hier bei Ampere mit mir und Benny auf SRF Virus.